Es gab mal so eine Regelung, dass wer Auftritt rauchen darf, wenn das zur Performance dazu gehört. Ja. Und ich meine, das gehört auf jeden Fall dazu. Ja. Sie kennen alle Walter Frosch, der mal eine Zeit lang für den SC St. Pauli gespielt hat. Ja, klar. Und dann ist er eingewechselt worden, geben Sie das mal ein bei YouTube, Walter Frosch. Da ist er eingewechselt worden bei irgendeinem Ehrenspiel oder sowas und kam dann vom Platz runter. Der hatte noch eine Stimme, der hatte eigentlich so ein Gerät, hier braucht sich das daneben, aber hatte der nicht. Und dann wurde der so gefragt und so was und dann fragte der Reporter, was ist denn da für eine Beule an ihrem Stutzen? Und dann hatte der im Stutzen eine Schachtel Kippen drin. Mal bei YouTube eingeben, das ist eine ganz tolle Sache. Noch viel toller ist aber, meine ich, Vizemeister, ne? Kurt, war das schön? Haben wir geweint? Haben wir geheult? Eier Krämer und so. Oh Mann, Wahnsinn, ne? Möchtest du dich an den Schlafsitz setzen? Ja, genau. Vorsicht, vielleicht Klaus, Ansgar, helft dem Peter mal eben wegen dieser scheiß Verkabelung hier, die heute übermäßig am Start ist. Bitte? Was ist das für eine Kneipe? Nichttrinkerkneipe. Es ist absolute Nichttrinkerkneipe hier. Bei Mübi wird bekanntermaßen nur Chai Latte gesoffen, aber das bis zum Abwinken. Nein, wenn Sie haben vielleicht mal einen Blick nach draußen gewagt, obwohl Sie abgelenkt waren durch diese wunderschönen Musikanten, die wir hier hatten. Aber wenn Sie jetzt die Gelegenheit nutzen wollen, nach draußen zu schauen, die Stadtwerke haben extra für uns die Illumination auf der Erzinsel, wie wir hier sagen, auf der Erzinsel extra für uns heute Abend schon angemacht. Einfach als Motivation, dass wir uns hier auch die Lampen anmachen. Ich sage das deshalb, weil schon 10 Hafenwasser weg sind. 10 Hafenwasser sind schon weg, der Vorrat ist knapp. Beim letzten Mal hat die Moni von Bernd wahnsinnig gut verkauft. Da ist nichts mehr für die Band übrig geblieben, das gab es noch nie. Das heißt, wenn Sie sich einen Originalschluck Hafenwasser sichern wollen, dann nutzen Sie die knappe messende Zeit und den knappen Vorrat. 1 Euro sind Sie dabei und danach sehen Sie bunte Lichter, wenn Sie die Musik hier hören. Vor allem, wenn Sie da oben in die Ecke gucken. Das ist Wahnsinn, wie das Zeug wirkt. Das ist ein flüssiger Mentaltrainer sozusagen. Ja, ich komme ja gleich. So, Claudia, machst du das? Da vorne ist auch die Kasse, falls du Wechselgeld brauchst. So, also wie gesagt, das Rauchverbot hier drin gilt noch. So, ich sehe mit Freuden, dass wir wieder eine völlig neue Zusammenstellung auf der Bühne haben. Ein schönes Kontinuum, Franz Lambert an der Orgel. Gerade von der gemeinsamen Tournee mit Heino und Rammstein zurückgekehrt. Olga Jerkin, der Master of Master Tunes, gibt mal eben die Nummer vor. Habt ihr Hans Bescheid gesagt, welche Tonart? Seid ihr startklar? Wollt ihr rocken? Ja, aber die rocken nicht, die machen jetzt was ganz Langsames. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich auf eine kollektive Einschätzung. Na, Holger, möchtest du was sagen? Bitte lautstärkemäßig anpassen, heißt bei Holger immer, mach den leiser. So.